Amerikaner und Briten verfolgen mit den nur wenige Monate vor Kriegsende eingerichteten Rundfunksendern EBSI und Radio Luxemburg einen doppelten Zweck. Zum einen sollte das elektronische Medium genutzt werden, um die eigenen militärischen Ziele leichter zu erreichen. Zum anderen wollte man in den Redaktionen deutsche Emigranten ausbilden, um sie später als Programmberater, Kontrolloffiziere oder Chefredakteure beim Aufbau des neuen deutschen Rundfunksystems einsetzen zu können, das nach dem Vorbild der BBC öffentlich-rechtlich und damit staatsfern organisiert werden sollte. Aber noch war der Krieg nicht zu Ende. Trotz der sich fast rituell wiederholenden Aufforderungen an die deutschen Soldaten, endlich die Waffen niederzulegen. EBSI und Radio Luxemburg begleiteten nicht nur die Entwicklung an den Fronten mit Nachrichten und Kommentaren, sondern berichteten auch über die Vorgänge in Deutschland selbst. So sprach Herbert Rosinski über das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944. Der in Königsberg geborene Historiker hatte eine jüdische Großmutter und war deshalb 1935 aus dem Staatsdienst entlassen worden. Er emigrierte nach Großbritannien und dann in die USA. Dort arbeitete er als Kommentator unter anderem für die Stimme Amerikas, die sowohl EBSI als auch Radio Luxemburg mit Beiträgen belieferte. Die Ereignisse des 20. Juli sind nicht, wie Dr. Goebbels dem deutschen Volke weismachen möchte, der verbrecherische Anschlag einer verschwindend kleinen Clique enttäuschter Generale gewesen, sondern ein letzter verzweifelter Versuch der einsichtigen Elemente in Deutschland, den Schicksalswagen des deutschen Volkes im letzten Augenblicke herumzureißen, ehe er unrettbar dem Abgrund zurollt. Der Versuch einsichtiger Männer, nicht nur der Armee, sondern aller Schichten des Volkes, diese Verstrickung zu lösen, ist im Augenblicke noch nicht durchgedrungen. Aber auf die Dauer werden Adolf Hitler und seine Helfershelfer ihm so wenig Einhalt gebieten können wie dem Ansturm der Alliierten. Dass sie selbst sich dessen nur allzu bewusst sind, beweist am besten die verzweifelte Unruhe, mit der sie vergeblich den Widerstand jener kleinen Clique verbrecherischer Elemente zu ersticken suchen. Bei dem alliierten Angriff auf Aachen Anfang Oktober 1944 leisteten EBSI und Radio Luxemburg mit Beiträgen propagandistische Hilfe. Die Bewohner der Stadt und die militärischen Kommandanten wurden zur kampflosen Übergabe aufgefordert. Der Symbolwert der Stadt war hoch. In Aachen hatte Karl der Große residiert, dort waren im Mittelalter die deutschen Kaiser gekrönt worden. Die Alliierten wollten mit Aachen die erste deutsche Großstadt erobern, aber Hitler hatte den Befehl gegeben, die Stadt unbedingt zu halten. Am 10. Oktober 1944 stellten die Alliierten ein Ultimatum an die eingeschlossenen Truppen, das Stefan Heim für die Sendung von Radio Luxemburg formulierte, in der Hoffnung, dass es in Aachen gehört werde. Später hat er, der Sergeant S.H., wie er sich in seinen Lebenserinnerungen nennt, erfahren, dass es tatsächlich eine Delegation gab, dass eine Handvoll Aachener Bürger bei dem Oberst Wilk vorsprach, der inzwischen den Befehl über die in der Stadt liegenden Truppen der 9. Panzerinfanteriedivision und der 116. Panzergrenadiere und anderer zersprengter Einheiten übernommen hatte. Wilk saß im Bunker in der Rütschenstraße, wo dieser am tiefsten war. Dorthin stiegen diese Bürger hinab. Aber Wilk hörte sie nicht lange an, sondern warf sie hinaus und keiner weiß, was aus ihnen geworden ist. Der Sergeant S.H. bemächtigte sich zur Zeit, da das Ultimatum ablief, noch eine Stunde, noch eine halbe, eine tiefe Niedergeschlagenheit. Ihm war, als hätte er persönlich versagt, oder was auf das Gleiche hinauslief, als sei ihm noch einmal demonstriert worden, dass die Bindung des deutschen Volks und seiner Armee an die Durchhaltestrategen in Berlin unlöslich war. So blieb Heim und seinen Mitstreitern nichts anderes übrig, als weiter zu senden und zu hoffen, den einen oder anderen zum Umdenken bewegen zu können. Deutsche, ich breche zu euch als Aachener, der die Schrecken der vergangenen Tage mitgemacht hat, und möchte euch warnen. Seit den ersten Septembertagen lag die Stadt Aachen unter dem Beschuss amerikanischer Artillerie. Es hieß, die Bevölkerung sollte evakuiert werden. Am 10. September war Reichsführer SS Himmler mit mehreren höheren Offizieren und Generalen der Waffen-SS in Aachen in einem Luftschutzbunker. Als einige Frauen ihn fragten, was aus uns werden sollte, sagte er, die Front wird hier gehalten und die Stadt wird nicht geräumt. Am 12. September wurden von der Partei die Räumungsbefehle verteilt. Wir sollten am 13. die Stadt verlassen. Am Nachmittag des 13. verließ aber schon kein Zug mehr die Stadt. Die Menschen mussten zu Fuß und mit Fuhrwerken durch den Beschuss bis zu einer weiteren Station gehen, um von dort abtransportiert zu werden. Was auf diesen Transporten geschehen ist, können euch diejenigen berichten, die nun in Deutschland sind. Wer nicht sein Haus oder die Bunker verließ, wurde von der Polizei mit Gewalt weggebracht. Da unsere Häuser nur ca. 200 Meter von den amerikanischen Stellungen entfernt waren, kam uns die Polizei nachts mit vorgehaltener Pistole aus einem Stollen, in dem wir Schutz suchten, herausholen. Im Schutze der Dunkelheit gelang es uns zu verstecken und so dem Chaos zu entgehen.